Seit dem 29. September sind die Hacker des Chaos Computer Clubs ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Der Grund: Man wirft den Computerfreaks das Ausspähen besonders geschützter Daten und Computersabotage vor. Diese Straftatbestände wurden am 1. August 1986 mit dem 2. Änderungsgesetz zum Wirtschaftskriminalitätsgesetz neu ins Strafgesetzbuch eingeführt. Gegen den Chaos Computer Club ermitteln Beamte des Bundeskriminalamtes bereits seit Ende des letzten Jahres. Doch mit dem Aufmischen der Hackerszene ließ man sich Zeit. Bis Mitte September. Denn Mitte September sorgte der Chaos Computer Club mal wieder für Schlagzeilen. Der Club konnte berichten, dass es Hackerkollegen gelungen sei, in den Computerverbund der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA einzudringen. Außerdem lagen inzwischen Strafanzeigen der französischen Niederlassung der Firma Philips und vom Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf vor. Folge: Das Bundeskriminalamt veranstaltete zusammen mit dem französischen Geheimdienst eine Razzia-Welle gegen den Chaos Computer Club, dessen Vorstandsmitglied Steffen Vernieri: Der Weg, wie sie zu uns kommen, ist für uns etwas unklar, denn CERN an sich ist die Fahrschule der Hacker. Da übt also jeder Hacker, der mal mit so einem großen Rechnersystem arbeiten will, rum, und da geht also die halbe Hackerwelt, wirklich die halbe Hacker, also aus der ganzen Welt, die Leute ein und aus. Und es ist natürlich so, dass da genauso Leute von uns wohl drin waren wie Leute von überall. Aber es ist für mich unverständlich, das Vorgehen des Bundeskriminalamtes an den Stellen, wo sie sich bisher eigentlich nur an Leute gewandt haben, also im Vorfeld erstmal nur an Leute gewandt hatten, die selber gar nicht mehr so datenreisend unterwegs sind, sondern eher sich für andere Aspekte bei der Entwicklung der Computertechnik entwickeln, mehr für die gesellschaftlichen Aspekte und mehr um die Hintergründe kümmern. Der Hausdurchsuchungsbeschluss gegen mich wurde zum Beispiel einen Tag nach der Panorama-Sendung, wo wir über die NASA berichtet haben, erwirkt. Und insofern gehe ich davon aus, dass ich einzig und allein deshalb durchsucht wurde, weil ich eben Medienarbeit für den Chaos Computer Club mache. Klar ist, wenn das BKA 15 Mann hoch in die Kinderzimmer der Hacker einrückt, dann sind die Kids eingeschüchtert. Ist ja auch eine dumme Situation. Razzien gegen Heimcomputeranwender finden meist abends statt, ziehen sich bis spät in die Nacht hin und wirken einschüchternd. Der Chaos Computer Club hat deshalb beschlossen, den betroffenen Computerkids zu helfen. Steffen Vernieri nennt das Hacker-Seelsorge. Ja, dann greife ich mir eine der anderen drei Leitungen, die ich habe, und dann wird ein Team zusammengestellt, welches innerhalb kürzester Zeit dahin fahren kann. Das ist mehr oder weniger eine kleine Koordinationsaufgabe. Ich würde das mit der Seelsorge an der Stelle nicht übertreiben. Ich sagte vorhin schon mal, das ist ein Freundschaftsdienst, der in diesen harten Zeiten einfach notwendig ist. Was macht ihr denn, wenn ihr jetzt also auf solch eine Hausdurchsuchung dazukommt? Also was ist dann sozusagen, was siehst du als deine Aufgabe in so einer Situation an? Ja, auf alle Fälle erstmal eine Aura aufzubauen, die für die ermittelnden Beamten nicht durchdringbar ist. Das heißt, der Person einen Schutz zu bieten, dass die Person aufgrund dass sie nicht mehr eingestuft werden kann bei der Beobachtung. Es wird ja immer beobachtet, wie verhält sich die Person, die durchsucht wird. Das sind ja Situationen, in denen man eine ganze Menge Erkenntnisse gewinnen kann. Und da so ein bisschen Rückenstärkung zu geben, da ein bisschen Abstand zu gewinnen und auch über den Sachen zu stehen, das ist eine der Sachen, die notwendig ist. Und hast du ja gesagt, Steffen, also irgendwie in unseren Telefongesprächen, die wir mal geführt haben, dass ihr also diesen Leuten vom BKA ja auch so was wie eine fachliche Inkompetenz vorwirft. Ihr sagt, die kennen sich mit den Maschinen eigentlich überhaupt nicht aus. Was heißt das eigentlich dann? Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung, über die wir äußerst entsetzt sind. Denn wenn wir das Ganze mal relativieren, so ermitteln das Bundeskriminalamt jetzt gegen Hacker, die an für sich ja keinen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. 2% aller Unregelmäßigkeiten im Computerbereich sind nach einer Erhebung der Zeitschrift Kommunikations- und EDV-Sicherheit, die in Ingelheim erscheint, eben auf Hacker zurückzuführen. Und 98% haben halt andere Motive. Die größten Schäden in der Computerkriminalität werden durch Insider in den Firmen hervorgerufen und werden meist nur durch Zufall aufgedeckt. Und wir sind jetzt hier den Ermittlungen ausgesetzt, wo wir halt feststellen, das sind die Fachleute des Bundeskriminalamtes, deren eigentliche Aufgabe ja ist, der Computerkriminalität Herr zu werden, die nach Aussagen des Bundeskriminalamtes 15 bis 20 Milliarden an Schäden erreichen. Und wenn ich mir dann angucke, wie diese Leute mit dem Know-how arbeiten, dann bin ich einfach entsetzt, weil diese Leute mit dem Know-how niemals Herr der Lage werden können. Was machen Sie konkret falsch? Ja, Sie haben das Know-how nicht, das ist die Frage. Sie sind einfach an der Stelle nicht ausgebildet. Woran merkst du das denn? Das merke ich daran, wie sie umgehen, welche Sachen sie sicherstellen, nach welchen Kriterien sie vorgehen. Und das ist eine Beobachtung, man erkennt das ja auch. Wie die durchsuchenden Leute einen beobachten, um die eigenen Verhaltensweisen festzustellen, kann man als Profi doch auch die Herren beobachten und feststellen, wie weit der Erkenntnisstand dort ist. Es ist also bei einer Hausdurchsuchung dann ja auch ein Know-how-Vergleich sozusagen. Das heißt also, du stellst fest, er macht Fehler beim Bedienen des Computers und daraus leitest du dann ab, der kann damit gar nicht umgehen. Viel zu simpel an der Stelle. Das ist ganz einfach so. Also jemand, der sich mit einem Personal Computer auskennt, der hätte zum Beispiel hier nicht den Sirius rausgeschleppt oder sichergestellt, auf dem die BTX-Redaktion ist. Der hätte sich in aller Ruhe die Textdateien angeguckt. Der hätte auch gewusst, wie man vor Ort versteckte Dateien sich angucken kann bei dem System. Das sind also Sachen, die hat jeder Personal Computer-Besitzer normalerweise nach einem halben oder dreiviertel Jahr drauf, wenn er sich mit der Kiste beschäftigt. Und an der Stelle ist einfach ganz klar, wenn die Leute das nicht machen, sondern einfach sagen, wir können es nicht überblicken, das Ding muss ins Labor, also stellen wir es sicher, erheben sie Widerspruch, wenn sie Widerspruch erheben, beschlagnahmen wir es. Das ist ein radikales Vorgehen, das abräumt und an der Stelle liegt das am mangelndem Know-how. Ich habe eher den Eindruck, die haben 30 bis 40 Begriffe im Kopf und wenn sie den Begriff auf einem Stück Papier lesen, dann nehmen sie ein Stück Papier mit, ohne den Inhalt des Papiers überhaupt zu verstehen. Was für Begriffe sind das? System, Security, Manager, Passwort, NUI, und in der Richtung. Den Vorwurf der Unfähigkeit wies der Sprecher des Bundeskriminalamtes Stiege allerdings zurück. Er nehme das gelassen hin und weigere sich damit auseinanderzusetzen. Über die Art und den Stand der Ermittlungen wollte er überhaupt nichts sagen. Der gegen den Chaos Computer Club ermittelnde Hamburger Staatsanwalt Geißler stöhnt derweil unter den Unmengen sichergestellten Beweismaterials. 3 Festplatten zu 20 Megabyte, 1600 Disketten, mehrere Aktenordner mit schriftlichen Unterlagen, die Auswertung kostet Zeit. Geißler hofft aber, dass bis Weihnachten alles Material wieder zurückgegeben werden kann. Aber nur, wenn die Leute vom Chaos Computer Club auch unschuldig sind. Und die revanchieren sich beim BKA auf ihre Weise. Im Bildschirmtextsystem befindet sich derzeit ein Programm namens Rasterfahndung. Aufgerufen wird es mit dem Kommando Sternchen BKA Gartenzaun, wobei BKA hier Bildschirmtextkritischer Arbeitskreis heißt. Aus den Gesichtern von 7 Politikern und einem Terroristen können immer neue Gesichter zusammengestellt werden. Ist der Terrorist erkannt, flimmern in schneller Folge Textzeilen wie Fahndung eingeleitet und Terrorist gestellt über den Bildschirm. Auf der Stirn des Terroristen blitzt es anschließend kurz und es erscheint ein blutrotes Loch an selbiger Stelle. Der BTX-Computer meldet lapidar, Fall erledigt. Provokationen dieser Art nennt der Chaos Computer Club einen respektlosen Umgang mit Technik. Steffen Werneri? Man kann den Hacker nicht als denjenigen beschreiben, der jetzt jemand ist, der illegal in Netze eindringt. Ein Hacker ist für mich jemand, der schöpferisch kritisch mit Technik umgeht. Das hat überhaupt nichts mit Computerknacken zu tun. Und unter den Datenreisen, also den Reisen auf den Datennetzen der Welt, da gibt es halt auch unterschiedliche Ansätze. Da gibt es die Gruppe der Leute, die meinen, dass Informationen nicht eingesperrt gehören, dass Informationen, der Wissensstand, der jetzt auf den Maschinen liegt, frei zugänglich sein muss für die Menschheit. So ähnlich wie es damals mit Diderots Enzyklopädie war, die halt vom Papst verboten wurde, weil sie eben das Herrschaftswissen einer breiten Menge von Menschen zugänglich gemacht hat. Sieht es heute mit den Datenbanken aus, die sich nicht jeder leisten kann. Nicht jeder Sozialhilfeempfänger kann sich einen Spiegel leisten. Nicht jedes dritte Weltland kann sich eine Erntevorhersage leisten. Und der Anspruch an die Informationen, die ja verfügbar sind, auch preiswert heranzukommen, der ist einfach da und der wird sich über längere Zeiten auch nicht unterdrücken lassen. Auf der anderen Seite gibt es die Kids, die zu Hause einen 300-400-Mark-Computer haben und wo einfach ein sehr großer technischer Reiz ist, mal auf großen Computersystemen arbeiten zu können. Es gibt inzwischen Firmen, die extra für Hacker auch Systeme abstellen, wie die Firma Altos zum Beispiel, die auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. In einer Selbsteinschätzung sieht sich der Chaos Computer Club gern als einen Verein von gesellschaftskritischen Technikfans. Daher erklärt sich auch, sagt zumindest Steffen Werneri, der große Bekanntheitsgrad des Clubs und das massive Interesse des Bundeskriminalamtes. Ein Interesse mit herben Konsequenzen. Mit der Sicherstellung umfangreicher Softwaresysteme und Computeranlagen ist den Chaos Computer Club Mitgliedern die Existenzgrundlage vorerst entzogen worden. Mit dem Ermittlungsverfahren im Nacken verlieren die auch als Programmierer arbeitenden Clubmitglieder zunehmend ihre Vertragspartner. Vertrauenskrise ist das Stichwort. Auch Geldforderungen können mangels Einkommen zurzeit nicht beglichen werden. Steffen Werneri hat angekündigt, dass er in den nächsten Tagen beim Sozialamt Hilfe zum Lebensunterhalt beantragen will.